Kundgabe 1380. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.04.1940. Unerträgliche Not. Eine geraume Zeit noch und es geht über die Erde eine fast unerträgliche Not. Es ist dies der Beginn einer Epoche, in der sich der Mensch wieder mehr seiner eigentlichen Bestimmung bewusst wird. Denn diese Not lässt ihn zu Gott finden, ihn aber auch bei ihm verbleiben in ferneren Zeiten. Und es wird diese Not sich äußern in ganz verschiedener Form. Doch immer werden höhere Gewalten die Ursache sein, also niemals der Mensch aus eigener Kraft fähig, die Not abzuwenden oder zu verringern. Und also finden die Menschen den Weg zu Gott dadurch eher als zuvor. Und darum vermittelt der Herr dem Menschen sein Wort, auf dass er in dieser Zeit der Not einen Halt habe, auf dass er durch dieses Wort erstarke und sich aus ihm Kraft hole für die Zeit der schweren Prüfungen. Und wieder muss gesagt werden, dass nur dort, wo das göttliche Wort in Empfang genommen wird, wo das Licht aus den Himmeln leuchtet, auch eine spürbare Erleichterung der irdischen Not zutage tritt. Es wird der Mensch sich seinen Leidenszustand verringern können, so sein Wille zu Gott gerichtet ist. Es ist dies erster und letzter Beweggrund, dass Gott solche Not über die Erde gehen lässt. Und es wird kein Land davon verschont bleiben. Es werden alle Menschen Leid ertragen müssen, weil der Sinn und Zweck des Leidens die Rückkehr zu Gott ist, weil die Gedanken, die sich von Gott getrennt haben, wieder sich ihm zuwenden sollen. Doch seinen Schutz verheißet der Herr denen, die ihn lieben. Und so der Glaube an diese Verheißung stark ist, geht der Mensch unbeschädigt an Leib und Seele aus aller Trübsal hervor. Es nimmt der Vater im Himmel selbst sich dieses Kindes an, und er geleitet es durch alle Gefahren hindurch. Es ist nun klar ersichtlich, dass nur das Zuwenden zu Gott Rettung bringt aus schwerster Not. Jedoch nicht alle Menschen beugen sich dem göttlichen Willen. Nicht alle Menschen ziehen die Konsequenzen und verringern ihren Abstand von Gott. Ihr Wille gilt vielmehr in verstärktem Maß der Rückgewinnung irdischer Güter und dem Wiederherstellen des alten Lebenszustandes. Und also hat jenen Menschen die große Not keine Änderung ihres Denkens gebracht. Der Wille zur Materie, zum Bösen, ist erheblich stärker geworden, der Gedanke an Gott jedoch minimal oder gänzlich ausgeschaltet. Solchen Menschen das Wort Gottes nahebringen zu wollen, ist erfolglos. Sie können anders nicht von der Vergänglichkeit irdischen Besitzes überzeugt werden. Und so der gänzliche Verfall ganzer Landstrecken ihnen dies nicht deutlich genug zum Bewusstsein brachte, ist jeglicher Hinweis vergeblich. Der Hang zur Materie ist größer und wird auf Erden kaum überwunden werden können. Wiederum kann aber das Verlangen nach dieser nicht zu gleicher Zeit Verlangen nach Gott und seinem Wort auslösen. Folglich wird der Mensch letzterem ablehnend gegenüberstehen. Und es ist dieser Zustand weit trostloser als zuvor, weil auch das letzte Hilfsmittel versagt hat und der Mensch nicht in seinem freien Willen behindert werden kann. Es sind dies die Seelen, die der Satan völlig in seiner Gewalt hat. Nur das Gebet für solche Menschen kann einen verändernden Einfluss ausüben, sofern tiefe Liebe zu jenen Unglücklichen sie aus der Not der Seele befreien möchte. Amen.